Jetzt läuft das Club-Ding. Wir bis. Live, laut, lässig. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend. Heute gibt's nochmal 2 Stunden die neueste elektronische Musik hier beim Club-Ding. Ich habe richtig Bock, wenn ich mir diese Playlist anschaue. In der ersten Stunde gibt's nämlich erstmal neue Tracks und Remixes von den Jungs von Ikaros aus England. Dann hat Purple Disco Machine Rufus Du Sol geremixed. Einen Klassiker von den Kings of Tomorrow habe ich sogar heute noch dabei. Und als Remix von Dario Dattis. Und dann noch vielleicht die erste große Techno-Hymne dieses Jahr von Undercat. Und die zweite Stunde wird auch nicht schlechter. Da gibt's nämlich einen einstündigen DJ-Mix von dem russischen DJ und Produzenten Arti. Volles Programm also heute, wie immer. Und damit wir keine Zeit verlieren, starte ich jetzt mal direkt mit dem ersten Song. Der kommt von den Jungs von Just Kidding, heißt There For You und ist ihre aktuelle neue Nummer. Am Mikrofon ist Florian, servus. Unser Ding. Club Ding. Phone. We won't stop. got your feet both alive. I know it, you know it, we make it high. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip-locking too. I know it, you know it, we make it high. Super Nummer, oder? Die neueste Veröffentlichung auf Potion war das hier gerade. Da hat The Magician mal wieder einen richtig guten Riecher gehabt. Avian war das mit My Baby. Und auch zwei Jungs aus UK sind das. Und wir bleiben in UK, kommen zu Icarus. Die haben jetzt vor kurzem ihre neue EP This Must Be The Place released, wo auch ihre neue Single Sirens drauf ist. Die habe ich jetzt für euch im Clubding. Unser Ding. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Oh, mit Side to Side war das hier gerade eben für euch. Und wir gehen nach Australien und kommen zu den Jungs von Rufus Du Sol. Das letzte Jahr war für die Jungs ein echt krasser Erfolg. Ausverkaufte Welttournee, neues Album released, sich wirklich als Indie-Tronic-Dance-Gruppe etabliert und ihre neue Single rausgebracht. Die heißt Treat You Better und wurde jetzt von niemand geringerem als Purple Disco Machine geremixed. Könnt ihr euch schon denken, was für ein Hausbanger das geworden ist, oder? Überzeugt euch jetzt erstmal selber beim Clubding. Rufus Du Sol, Treat You Better im Purple Disco Machine Remix. Put your hands up für diese geile Nummer. Unser Ding. Clubding. Die heißesten elektronischen Tracks. Thank you. Hier beim Clubding. 8 Minuten volle House Power mit Kings of Tomorrow und Finally natürlich neu geremixed von Dario Dattis. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der ersten Stunde angelangt und bevor Arti hier gleich übernimmt, habe ich natürlich noch ein paar Tracks am Stück für euch. Als erstes gibt's eine ganz neue Nummer von Undercat. Das sind zwei Jungs, die auch schon viel auf Solomon's Dynamic Label released haben. Jetzt gibt's eine EP der beiden auf Astralwerks, wo auch Kadabra drauf ist. Diese Nummer hört ihr gleich und die Reaktionen darauf sind wirklich krass. Das hat uns echt überrascht. Es gibt Support von allen großen DJ-Größen, wie zum Beispiel Solomon, Pete Tong oder Danny Howard. Das Teil werdet ihr garantiert noch ein paar Mal beim nächsten Clubbesuch hören. Also definitiv schon mal reinhören oder wenn ihr selber DJ-mäßig unterwegs seid, vielleicht schon mal bei euch in die Playlist so als könnte man mal machen Kategorie vormerken. Danach habe ich eine Nummer namens Under Control von Apris und The Golden Boy hat eine Tech-House-Nummer am Start und zu guter Letzt der gute Patrick Topping mit seinem ersten Release auf seinem eigenen Label Trick. Alles nachzulesen auf unserding.de, da gibt's die Playlist und jetzt für euch Undercat mit Kadabra. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. abgedisten Sounds aus den Clubs. Watch What You're Doing hier von Patrick Topping beim Clubding. 22 Uhr ist es. Wir kommen jetzt zum heutigen DJ-Mix. Der kommt von Arti. Das ist ein DJ und Produzent aus Russland. Der hat gerade seine erste neue Single Save Me Tonight released. Und die gibt's gleich hier im Mix zu hören. Und ganz viel Spaß mit dem Teil. Unser Ding. Clubding DJ-Mix. It's like I've seen her face before. I know, but I don't So why does we keep on? alles. Let's be

around so close sometimes. If you see me coming, you better turn yourself around so close sometimes.